be us. Hey, just you and I. Strangers, perfect pretenders. We're falling head over heels. Something that ain't real. It can never be us. Hey, just you and I. Think we got it when we made up a dream. Cause we got a plan like a puppy could be you. I don't want you, all you want is the one. Going home together, don't forget we're alone. Think we got it when we made up a dream. Cause we got a plan like a puppy could be you. I don't want you, all you want is the one. Going home together, don't forget we're alone. Strangers, cause we got a plan like a puppy could be you. Pretenders, going home together, don't forget we're alone. Think we got a plan like a puppy could be you. Cause we got a plan like a puppy could be you. If you want to be us, all you want is the one. Hey, just you and I. Leute, stellt euch mal vor, ihr bekommt einen Oscar. Wäre krass, oder? So, und dann nehmt ihr dieses Ding zitternd und stammelnd in Empfang. Okay. So, I'm hyperventilating a little bit. If I fall over, pick me up, because I've got some things to say. So, und danach wird euch das Ding einfach wieder abgenommen. Eins live. Gold. Und abgenommen meint in diesem Fall geklaut. Ja, so ist es der Schauspielerin Frances McDormand gegangen. Die ist als beste Hauptdarstellerin diese Woche für die beim Oscar ausgezeichnet worden für ihre Rolle in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Laura Dahm aus dem 1Live-Pop-Team, wie konnte es denn dann passieren, dass ihr der Oscar gleich wieder geklaut worden ist? Ja, sie hat sich den Oscar beim Governor's Ball noch schön gravieren lassen, hat ihn dann da auf dem Tisch abgestellt und zack, weg war er. Einfach mitgenommen von so einem Typen, also so einem professionellen Hochstapler, der wohl auch schon öfter mit fremden Preisen posiert hat. Und das hat er dann auch wirklich noch mit dem Oscar von Frances McDormand gemacht. What's up, everybody? Look at, I got this! This is mine! Ja, sind dann wirklich auch echt Leute gekommen und haben ihm gratuliert. Aber am Ende ist es dann doch alles aufgeflogen. Er musste auch diese Woche schon vor Gericht. Also wenn man diese Geschichte hört, dann fragt man sich wirklich, wie dumm muss man eigentlich sein, den begehrtesten Award der Welt zu klauen, zwischen tausenden Journalisten und dann auch noch alles selbst zu posten. Wow. Ja. Also einen Oscar hat er definitiv verdient für die Doppelrolle in Dumm und Dümmer. Aber es ist ja tatsächlich nicht das erste Mal, Laura, dass so ein Oscar geklaut wird. Nee, im Jahr 2000, da sind sogar alle 55 Oscars geklaut worden. Und das noch vor der Verleihung. Da hat dann sogar das FBI ermittelt und deswegen hatten die Diebe dann wohl Schiss und haben die Oscars einfach unter einer Brücke abgestellt. Und ich habe auch noch irgendwas im Kopf mit Leo DiCaprio und Oscar und so. Ja, der hat vor 2 Jahren ja auch endlich seinen ersten Oscar gewonnen, hat danach mit seinen Leuten im Restaurant gefeiert und da wurde sein Oscar jetzt allerdings nicht geklaut. Leo hat ihn ernsthaft vergessen. Und das hat er auch erst gecheckt, als ihm der Kellner dann damit hinterhergerannt ist. Ja, guck mal, ich habe gestern meinen Schirm im Lokal vergessen, so hat jeder eben sein Ding, was er mal liegen lässt. Ne? So, Preise werden ja tatsächlich generell irgendwie gerne geklaut, habe ich den Eindruck. Mhm. Welche anderen Preise sind schon abhanden gekommen? Ist tatsächlich auch schon hier bei der 1Live Krone passiert. Also letztes Jahr hat Amanda einfach mal eine von Mark Forster mitgehen lassen. Der hat nämlich 2 gewonnen und sie keine. Und Sido, der hat auch schon mal eine Krone geklaut. Als ich das erste Mal für die Krone nominiert war, hat Silbermond die bekommen. Und wir sind dann gegangen, weil wir sauer waren, während die Veranstaltung noch lief. Und dann sind wir an so einer Fotowand vorbeigelaufen, wo eine Krone lag. Wahrscheinlich ein Dummy oder irgendwer hatte seine Krone da liegen lassen oder so. Und dann habe ich die einfach genommen und bin damit abgehauen. Er hat dann am Tag danach auch schön in anderen Fernsehsendungen stolz damit posiert. Blöd nur eben, dadurch ist er aufgeflogen und wir haben ihm die Krone dann wieder abgenommen. Ja, und Sido hat dann wahrscheinlich nur Entschuldigungen gestammelt nach dem Motto, ihr wollt sie wieder haben? Okay. Gold in 1 Live. There's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your neck. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. Lose the inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow shit out. Burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east, south. Everybody, everybody, let's get into it. Get stomping, get it started, get it started. Control a body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just

together, arms around each other. I know you. Hier ist 1Live Gold, eure Promi-Show um 20 nach 6. Als nächstes habe ich hier für euch Harry Styles, A Sign of the Times. So, und der Sänger war diese Woche in Großbritannien unterwegs in den Straßen von London. Soweit nichts Ungewöhnliches. Allerdings trug er da bei seinem Ausflug einen blau-weiß karierten Bademantel. Und in seinem Arm ein braunes Huhn. Ein lebendiges braunes Huhn. Ja, also ich meine, dass Chicks auf Harry Styles stehen, das ist ja schon lange klar. Aber dass Harry Styles Chicken auf Händen trägt, das ist irgendwie neu, oder? Warum trägt er die lebende Variante eines Brathähnchens? Das haben sich auch die Fans diese Woche gefragt, als sie ihn damit gesehen haben. Sie haben direkt Fotos gemacht und getwittert und jetzt ist raus, Harry Styles hatte ein Fotoshooting auf den Straßen für eine Gucci-Kampagne. Ja so, und was bietet sich an, wenn man für so eine teure Designermarke Fotos macht? Na klar. Ein Accessoire aus matschigem Hühnerstall, ist doch logisch. Fastfood-technisch steht Harry Styles aber scheinbar nicht so auf Chicken Wings, sondern eher auf Fish and Chips. Vor einem Fish and Chips-Laden hat er dann nämlich auch noch posiert bei dem Shooting. Angeblich haben die Fotografen 20.000 Pfund dem Laden bezahlt, dafür, dass sie davor ein paar Bilder machen durften. Na gut, und eine Portion Pommes haben sie auch noch bekommen. Also ganz ehrlich, die Info finde ich wirklich schwer verdaulich. 20.000 Pfund für Pommes? Ich meine, das ist doch mal ein Sign of the Times, dass man langsam auf Chicken Wings umschwenken sollte, oder? Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We gotta 1 Live Gold. There's a notebook on the table. You can take it to the store, so you won't forget the groceries anymore. There's a rifle in the cabinet that I used to fight a war, but to this day I don't know what I was fighting for. I'm fighting for. There's still nothing as beautiful as you. Lieber Hörsaal. Guten Morgen, Herr Vielendorfer. Ne, das machen wir aber jetzt mal ganz anders. Seid ihr bereit? 1 Live. Hörsaal Comedy 2018. Wir bringen Deutschlands beste Comedy-Newcomer an eure Uni. Simon Stäblein, Thomas Schmidt, Sven Benzmann, Herr Schröder und euren Moderator Bastian Bielendorfer. Überragende Comedians, hat richtig viel Spaß gemacht. Das Beste, was der Hörsaal eigentlich hier geboten hat. Das ist echt geil. Paderborn, Krefeld, Aachen, Wuppertal, Köln, Bielefeld, Düsseldorf, Bochum, Essen, Bonn, Münster, Siegen. So ein schöner Campus. Wer hat den gebaut? Darth Vader? 1 Live. Hörsaal Comedy 2018. Alle Infos auf 1live.de. 1 Live. Stauschau. Halb sieben haben wir's. A1 Euskirchen Richtung Dortmund. Zwischen Köln-Bocklemünd und Köln-Niel 6 Kilometer Stau. Wegen Bauarbeiten ist da nur eine Spur frei. Es dauert mehr als eine Dreiviertelstunde länger. A2 Dortmund Richtung Hannover. Zwischen Dortmund-Landstorp und Kamenberg-Kamen 4 Kilometer Stau. Wegen Bauarbeiten ist auch da nur eine Spur frei und es dauert mehr als eine halbe Stunde länger. A40 Essen Richtung Dortmund. Zwischen Dreieck Bochum-West und Bochum-Zentrum 3 Kilometer stockend. A43 Recklinghausen Richtung Wuppertal. Zwischen Wittenherbede und Sprockhövel ein Unfall. 3 Kilometer Stau, dauert mehr als 20 Minuten länger. Die A61 Mönchengladbach Richtung Koblenz, die ist zwischen Kreuzkerpen und Türnich wegen Bauarbeiten noch bis Montagmorgen gesperrt. Eine Umleitung über die A4 und die A1 ist ausgeschildert. Und zum Schluss die A61 Mönchengladbach Richtung Koblenz, zwischen Miel und Rheinbach 5 Kilometer Stau. Ich bin Freddy Schürheck. Ja, normalerweise gucken wir hier ja immer zurück auf die Woche der Promis in 1 Live Gold. An dieser Stelle gucken wir aber auch schon mal kurz nach vorne, weil die nächste Woche wird für ihn hier mega fantastisch. So put your hands on my body and swing that crown for me. Liam Payne. You know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me. Am Montag wird Liam Payne tatsächlich vor der Queen singen. Ja, Montag ist der Commonwealth Day, ein Feiertag, wo die Royals sich selbst feiern. Und da gibt es dann einen Gottesdienst, eine Rede von der Queen und eben einen Auftritt von Liam Payne. Ich hoffe, der hält sich da an alle strengen Regeln, die bei so einem vornehmen Event gelten. Nichts hier mit Strip That Down und so, sonst gibt's Ärger. Wobei, ich meine, mit strengen Regeln und Bestrafungen kennt sich Liam Payne ja bestens aus. Der Mann hat den Soundtrack zu 50 Shades of Grey gemacht. Also was will man mehr? Keep my hands on myself. Take out dust them all, put them back up on the shelf.

Shit, Leute, ich habe gerade meine Kladde nicht für die Lektion. Aber vielleicht könnt ihr einfach mitschreiben, okay? Und dann können wir ja hinterher die Sachen nochmal austauschen. Oder ich kopiere mir einfach euren Zettel oder so. Leute, jede Woche gehen wir hier ja eigentlich nochmal die Promi-Lektion der Woche durch. Ja, was haben wir von den Stars diese Woche gelernt? Was müssen wir uns merken? Dieses Mal haben wir gelernt, Superman-Schauspieler Henry Cavill ist nicht tot. Ja, Anfang der Woche gingen Gerüchte durchs Internet. Superman ist gestorben, Henry Cavill gestorben. Am 3. März 2018 stand er plötzlich in dem Wikipedia-Beitrag von dem Schauspieler. Es stimmt natürlich alles nicht, Gott sei Dank. Ich meine, die Welt braucht Superman. Ist einfach so. Er selbst, Henry Cavill selbst, hat dann auch sehr schön drauf reagiert auf diese Falschmeldung. Er hat reagiert und zwar direkt aus dem Himmel. Quasi scheinbar in einem Flugzeug hat er ein Selfie von sich gemacht. Mit sehr, sehr verwirrtem Blick sitzt er da in einem schwarzen Shirt auf so einem hellbraunen Ledersessel und schreibt nur, ja, also wenn du lernst, dass du vor 2 Tagen angeblich gestorben bist. Hä? Wer hinter dieser Falschmeldung jetzt steckt? Keine Ahnung. Aber ich meine, Superman, ne? Der hat viele Feinde. Hier die Fledermaus im schwarzen Ganzkörperkondom zum Beispiel. Ich meine, der hatte ihn schon immer auf dem Kieker, weil er meint, dieser Dreckskerl hat den Krieg zu uns gebracht. Der Sohn von Krypton gegen die Fledermaus von Gotham. 1 Live Gold mit Freddy Schürheck. You have my heart and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. Don't be alarmed, come into me. neu für den Sektor. Felix Yen featuring Gucci Mane. Eins live. I see you treat me differently, cause you don't need therapy on a Friday night. And you said you'd be there for me. I can't believe I should've known you wouldn't have the time. No, no, no. Promise me you'll never change, but can't explain why you never come around no more. So this is how it's gonna be. You're texting me on my birthday, you don't even try. Remember you told me you'd never forget where you came from. Remember you told me we'd always stay homies from day one. And now you're not who you used to be. I don't know what you're down to prove. So hit me up when you're over being cool. Your new friends don't say anything. But if you want to know the truth, hit me up when you're over being cool. Word you said. In a minute I'll be there. No matter where. Kinda funny just how quickly you forget. Remember you told me you'd never forget where you came from. Remember you told me we'd always stay homies from day one. And now you're not who you used to be. I don't know what you're down to prove. So hit me up when you're over being cool. Your new friends will say anything. But if you wanna know the truth, hit me up when you're over being cool. I got a sprung on my dick, she addicted. I got a rude girl, rich off a lipstick. Designer diva, we both materialistic. I'm from the sixth, but I ball like the fifth pick. To make her slide through, I gotta tell her something slick. So many diamonds in it, bracelets with her wrist. I thought your homegirl was cool, but she flipped it. Don't listen to them hoes, man, it's gossip. Skinny chick only put me to a thick bitch. Ugly bitch only put me to a pretty chick. We ain't turning down, but not even a little bit. But if they came between the lines, then they illiterate. Remember you told me you never forget where you came from. Remember you told me we'd always stay homies from day one. Es ist 18.45 Uhr und 45 Sekunden. Also dieses Zeiträtsel haben wir jetzt schon mal gelöst. Kommen wir zum nächsten Zeiträtsel. Das Zeiträtsel ist ein Kinofilm, der am 5. April bei uns im Sektor startet. Auf Englisch heißt das Ganze A Wrinkle in Time. Unter anderem mit dabei in diesem Film Reese Witherspoon und Oprah Winfrey. Es ist ein Film, wo ein Wissenschaftler verschwindet und seine Kinder durch die Zeit reisen müssen, um ihn zu suchen. Mein Vater lebt. Wir glauben, das tut er. Und die Einzige, die ihn finden kann, bist du. Sie scherzen. Sehe ich aus, als würde ich scherzen? Ein bisschen. Ja, falls ihr euch jetzt gerade fragt, okay, Freddy, warum erzählst du uns heute, dass in einem Monat irgendein Film startet? Ja, weil jetzt der Song zum Film da ist. Der Song kommt von Sia, heißt Magic. Und ein Fan schreibt im Internet schon, ja, der Titel passt super, dieser Song ist auch einfach magisch. Na gut, dann streut an dieser Stelle jetzt mal ein bisschen Feenstaub übers Radio. 9-1 live jetzt. See ya, Magic. Now I don't wanna float through life on a cloud of man-made ice. Don't want it to pass me by. Don't want it to pass me by. Saddle up now for the ride. Waiting for the moon to rise. Don't want life to pass me by. Don't want life to pass me by. But I've been waiting for a magic moment. But maybe there are magic moments. Could it be a magic moment now? I've been waiting for a magic moment. But maybe there are magic moments. Maybe it's a magic moment now. Darling, it's a magical, magical life, life, life. come down, but I know the seeds be found. I can watch them grow up now, I can watch them grow up now. In the flower's face I see, in the flower's face is me. I can watch me grow up now, I can watch me grow up now. I've been waiting for a magic moment, but maybe there are magic moments. Could it be a magic moment now? I've been waiting for a magic moment, but maybe there are magic moments. Baby, it's a magic moment now. Darling, Freddie Schürheck. I know you say you know me well, but these days I don't even know myself, no. I always thought I'd be with someone else. I thought I would own the way I felt, yeah. I call you but you never even answer. I tell myself I'm done with wicked games, but then I get so numb with all the laughter that I forget about the pain. You drag me down, you fuck me up. We're on the ground, we're screaming. I don't know how to make it stop. I love it, oh yeah. And I can't take it, but I keep on coming back to you. I know all my friends, they give me bad advice, like move on, get you out my mind. But don't you think I haven't even tried? You got me cornered and my hands are tied. You got me so addicted to the drama. I tell myself I'm done with rookie games, but then I get so numb with all the laughter that I forget about the pain. Oh, you stress me out, you kill me, you drag me down, you fuck me up. I'm on the ground screaming, I don't know how to make it stop. I love it, I hate it, and I can't take it, but I keep on coming back to you, back to you. Oh no, no, I just keep on coming back to you, back to you. Oh no, no, I just keep on coming back to you. And I guess you never know that you put me through, and I guess you never know. No, yeah. So you can cut me up and kiss me harder, you can be the pill to ease the pain, 'cause I know I'm addicted to your drama. Maybe here we go again. Oh, you stress me out, you kill me, you drag me down, you fuck me up. We're on the ground, we're screaming, life. Love can be like magic, what we had was tragic. Do it, baby, set me free. There's no need to wonder, help, help me, Rhonda, get you a shot out for me. I do it on my own and I'm ready to go now. Cut out every tie that binds, ain't no need to fight, right? Say nighty night night, bye bye birdie, bye bye. 'Cause my heart, My heart ain't that broken. Hier ist 1Live Gold um kurz vor 7. Bis zu den Infos jetzt 21 Pilots mit Heavens. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Welcome to the room of people who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Please don't make any sudden moves.